Surat al-Ankabut, die Spinne. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Alif Lam Mim. Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Die Menschen werden also allesamt geprüft, das ist eine Tatsache. Die Gläubigen werden geprüft. Wer wird wie viel geprüft? Das kann je nach Imanstärke sehr, sehr verschieden sein. Denn wenn jemand Schwaches auf einmal eine schwere Prüfung durchleidet, dann mag es ja sein, dass er vielleicht in seinem Iman zurückkehrt. Deswegen heißt es ja im Koran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, dass Allah keiner Seele so ungefähr mehr aufbürdet, als sie zu tragen vermag. Und Allah möchte also den Beweis etablieren dafür, dass wer wahrhaftig ist in seiner Behauptung von Iman und wer nicht wahrhaftig ist. Und jeder hat eine andere Prüfung. Manche innen, manche außen, manche mehr, manche weniger, mal so und mal so. Das sind Allahs Angelegenheiten und er entscheidet, wer, wie viel und in welchem Maße geprüft wird. Oder meinen diejenigen, die böse Taten begehen, dass sie uns entkommen können? Wie böse ist, was sie urteilen. Wer die Begegnung mit Allah erwartet, so wird Allahs Frist sicher kommen. Und er ist der Allhörende und Allwissende. Und wer sich abmüht, der müht sich nur zu seinem eigenen Vorteil ab. Denn Allah ist der Weltenbewohner fürwahr unbedürftig. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Unbedürftig. Die Frömmigkeit der gesamten Menschheit mehrt Allahs Reichtum um nichts. Und die Verwerflichkeit der gesamten Menschheit mindert Allahs Reichtum und Unbedürftigkeit um nichts. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden wir ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und ihnen ganz gewiss das Beste vergelten von dem, was sie taten. Und wir haben den Menschen anbefohlen, seine Eltern mit Güte zu behandeln. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا. Die beste Behandlung, die schönste Behandlung soll für die Eltern sein. Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht. Zu mir wird eure Rückkehr sein, da werde ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Ja, wieder geht es um die Eltern. Wir haben das jetzt schon öfters im Koran gelesen. Und schaut mal auch, in welchem Kontext das hier erwähnt wird. Erst wird über die Prüfungen gesprochen, dass die Menschen, die Gläubigen, auf jeden Fall geprüft werden. Und nun wird über die Güte zu den Eltern gesprochen. Denn die Güte, die Frömmigkeit gegenüber den Eltern ist etwas, was zur Religion gehört, zur Religiosität gehört, zur Frömmigkeit gehört. Ohne das ist die Frömmigkeit nicht wirklich vollkommen. Und das ist etwas, was zu den Shi'ar, zu den Heiligtümern, zu den Ritualen dieser Religion so ungefähr einfach dazugehört. Und die Ausnahme wird hier auch dargelegt, dass wenn sie sich aber bemühen, also wirklich alles tun, وَإِنْ جَاهَدَكْ, also wenn sie wirklich sich aufs Äußerste abmühen, لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, dass du mit mir Schirk machst, mit etwas, wovon du kein Wissen hast, also dass du Allah etwas beigesellst, dann in dieser Sache soll man den Eltern nicht gehorchen. Vergessen soll man aber bei all dem auch nicht, zu mir wird eure Rückkehr sein, da werde ich euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, lassen wir in die Reihen der Rechtschaffenen eingehen. Allah möge uns dazu gehören lassen. Und unter den Menschen gibt es manchen, der sagt, wir glauben an Allah. Wenn ihm aber um Allahs Willen Leid zugefügt wird, setzt er die Anfechtung durch die Menschen der Strafe Allahs gleich. Wenn jedoch Hilfe von deinem Herrn kommt, sagen sie ganz gewiss, wir sind ja mit euch gewesen. Weiß Allah denn nicht besser Bescheid über das, was in den Brüsten der Weltenbewohner steckt, was die Herzen verbergen? Weiß Allah nicht, dass sie nicht wirklich loyal den Gläubigen gegenüber waren? Dass sie die Anfechtung der Menschen nur schwer ertragen konnten? Diese kleinen Prüfungen um der Religion willen nicht aushalten konnten? Ja, Allah hat ja gesagt, die Prüfung kommt ganz gewiss. Und zu diesen Prüfungen gehört nun mal auch die Anfechtung der Menschen, die Befeindung der Menschen wegen der Religion. Und das sehen sie dann direkt als, ach, Allah straft uns. Wir haben ja nichts gewonnen durch unser Religiöswerden, durch unser Religiössein. Und verlassen dann direkt wieder und zeigen ihre Mangel an Loyalität. Und Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die glauben. Und er wird ganz gewiss die Heuchler kennen. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen zu denjenigen, die glauben, folgt unserem Weg, lasst uns eure Verfehlungen tragen, also macht das, was wir euch sagen, und wir werden dann eure Sünden schon tragen. Tragen werden sie aber nichts von ihren Verfehlungen, denn sie sind fürwahr Lügner. Ganz gewiss werden sie ihre eigenen Lasten tragen und auch weitere Lasten zu ihren eigenen Lasten hinzu. Und sie werden am Tag der Auferstehung ganz gewiss befragt werden nach dem, was sie zu ersinnen pflegten. Ja, also jetzt haben sie ja noch die Zeit und noch die Mittel. Jetzt ist man ja noch im Diesseits. Dann sollen sie das doch nutzen und nicht mit diesen Ausreden und diesen erfundenen Lügen, dass ja, wir werden die Sünden ja schon tragen und folgt uns einfach und wir werden dann euch vor Allahs Strafe schon befreien. Nein, sie werden sich ja kaum selber befreien können. Und all denen, denen sie Schlechtes vorgelebt haben, diese Lasten werden sie noch dazu zu ihren eigenen Lasten tragen müssen. Und das wird ihr Ende sein. Und wir sandten bereits Nuh alaihi salam zu seinem Volk. Er verweilte unter ihnen 1000 Jahre, weniger 50 Jahre, also 950 Jahre. Da ergriff sie die Überschwemmung, während sie Unrecht taten. Nuh alaihi salam machte also 950 Jahre lang, überbrachte er die Botschaft Allahs. Letztendlich traf aber sein Volk, außer wenige Gläubige, die mit ihm auf das Schiff sich retteten, traf sein Volk dann, das nicht sich auf das Schiff rettete, die große Überschwemmung. Da retteten wir ihn und die Insassen des Schiffes und machten es zu einem Zeichen für die Weltenbewohner. Da gibt es ja auch eine, man sagt, oder eine Theorie, dass das Schiff entdeckt worden wäre. Das müsste man natürlich nochmal wissenschaftlich untermauern. Allein aber die Geschichte von Nuh a.s. ist schon ein Zeichen für alle Welten. Und wir sandten Ibrahim. Als er zu seinem Volk sagte, dient Allah und fürchtet ihn. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Ihr dient anstatt Allahs nur Götzen und schafft dabei nur ungeheuerliche Lüge. Gewiss, diejenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, vermögen euch nicht zu versorgen. Sucht darum bei Allah die Versorgung und dient ihm und dankt ihm. Zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Wenn alles von Allah ist, dann sollte auch Dank und gottesdienstliche Handlungen nur ihm dargebracht werden. Und wenn ihr die Botschaft für Lüge erklärt, so haben bereits vor euch andere Gemeinschaften sie, also die Botschaft, für Lüge erklärt. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. Haben sie denn nicht gesehen, wie Allah die Schöpfung am Anfang macht und sie hierauf wiederholt? Gewiss, das ist für Allah ein leichtes. Sag, reist auf der Erde umher und schaut, wie er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Er straft, wen er will, und erbarmt sich, wessen er will. Und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und ihr werdet euch ihm weder auf der Erde noch im Himmel entziehen können. Und ihr habt außer Allah weder Schutzherren noch Helfer. Diejenigen, die Allahs Zeichen und die Begegnung mit ihm ableugnen, diese haben die Hoffnung auf meine Barmherzigkeit aufgegeben. Und für diese wird es schmerzhafte Strafe geben. Aber die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten, tötet ihn oder verbrennt ihn. Schaut mal wieder, die Antwort auf die Einladung und auf die Argumente von Ibrahim a.s., er redet von Schöpfungskraft und er redet von der Beweiskraft in der Schöpfung. Und was ist die Antwort darauf? Sie drohen ihm. Tötet ihn oder verbrennt ihn, da rettete Allah ihn aus dem Feuer. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die glauben. Und er sagte, ihr habt euch ja anstatt Allahs nur Götzen genommen, aus Freundschaft zueinander im diesseitigen Leben. Aber dereinst, am Tag der Auferstehung, werdet ihr einander verleugnen und einander verfluchen. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer und ihr werdet keine Helfer haben. Da glaubte Lut, a.s., ihm und sagte, ich werde zu meinem Herrn auswandern. Er ist ja der Allmächtige und Allweise. Und wir schenkten ihm Ishaq und Ja'qub und richteten unter seiner Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift ein und gaben ihm seinen Lohn im Diesseits. Und im Jenseits gehört er fürwahr zu den Rechtschaffenen. Und wir sandten Lot, a.s., als er zu seinem Volk sagte, ihr begeht fürwahr das Abscheuliche, so wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern getan hat. Lasst ihr euch denn wahrlich in Begierde mit den Männern ein und schneidet den natürlichen Weg ab und begeht in euren Zusammenkünften das Verwerfliche? Aber die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten, bring uns doch die Strafe Allahs her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Er sagte, Mein Herr, hilf mir gegen das Volk, das Unheil stiftet. Qala Rabbi nsurni ala al-qawmi al-mufsidin. Eine sehr schöne Dua. Oh Allah, hilf mir gegen das Volk, das Unheil stiftet. Ja, wenn man selber nicht mehr weiter weiß und man allein ist oder schwach ist, was kann ein Einzelner gegen viele tun? Rabbi nsurni ala al-qawmi al-mufsidin. Und als unsere Gesandten zu Ibrahim a.s. mit der frohen Botschaft kamen, sagten sie, wir werden die Bewohner dieser Stadt vernichten, denn ihre Bewohner sind ungerecht. Also die Gemeinde von Lut a.s., die eben noch von Lut a.s. gewarnt wurde und die ja stolz danach verlangten, bringen doch die Strafe her. Die Strafe ist nun gekommen, Allah schickt die Engel als Botschafter, einerseits als Botschafter für Ibrahim a.s., die frohe Botschaft der Nachkommenschaft wird ihm verkündet und andererseits als Überbringer dieser Botschaft über die Vernichtung, die die Bewohner dieser Gemeinde treffen sollte. Er sagte, aber Lut befindet sich in ihr. Sie sagten, wir wissen sehr wohl, wer sich in ihr befindet. Wir werden ihn ganz gewiss erretten, ihn und seine Angehörigen, außer seiner Frau. Sie gehört zu denjenigen, die zurückbleiben. Die Frau von Lut a.s. Lernen wir an anderen Stellen im Koran auch und aus den Überlieferungen, dass sie also auch bestraft wurde, denn ihre Loyalität lag bei dem Volk und sie übte Verrat. Man sagt, sie erzählte weiter an die Bewohner dieser Stadt, dass Lut a.s. Gäste bei sich hatte, deswegen kamen sie ja dann auch alle angelaufen. Das haben wir, glaube ich, an einer anderen Stelle schon gelesen oder wir werden das noch lesen. Und die Rolle eines jeden guten Freundes wirklich, aber besonders einer guten Ehefrau, eines Ehepartners, sollte auch vor allem sein, dass die Angelegenheiten, die Privatsphäre, die häusliche Angelegenheiten betreffen, dass man diese bewahrt, Loyalität zeigt. Und Luts Frau, seine Frau, soll Muslima gewesen sein, aber sie übte halt diesen Verrat und deswegen wurde sie bestraft. Allahu alam, da gibt es auch verschiedene Auslegungen. Wir werden auch die Bewohner dieser Stadt eine unheilvolle Strafe vom Himmel herabkommen lassen, dafür, dass sie gefrevelt haben. Und wir ließen ja von ihr ein klares Zeichen zurück für Leute, die begreifen. Welches Zeichen haben diese Gemeinden Sodom und Gomorra hinterlassen? Das Tote Meer? Ein Zeichen für Leute aber, die begreifen. Und ihre Häuser wurden somit zu ihren Grabstätten. Und wir sandten zu Medien ihren Bruder Shu'aib. Da sagte er, O mein Volk, dient Allah, erwartet den jüngsten Tag und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. Aber sie bezichtigten ihn der Lüge. Da ergriff sie das Zittern und am Morgen lagen sie in ihren Wohnstätten auf den Brüsten da. Am Morgen lagen sie in ihrer Wohnstätte auf den Brüsten da. Also auch bei ihnen wurden ihre eigenen Wohnstätten, die ja auch irgendwo Zeichen von Sicherheit und Geborgenheit und irgendwo auch, wenn das besondere Bauwerke sind, ein Zeichen von Leistung und Zivilisation und irgendwo auch Stolz sind, genau diese Bauten wurden ihre Grabstätten. Und erwähne auch die Ad und die Thamud. Ihr Untergang ist euch ja deutlich geworden an ihren Wohnorten. Das waren Völker, die der Geschichte der arabischen Einwohner bekannt waren und sie kannten auch deren Überreste oder deren Wohnstätte. Der Satan schmückte ihnen ihre Taten aus und hielt sie so vom Weg ab, obwohl sie Einsicht besaßen. Und erwähne weiterhin Qarun und Pharaon und Haman. Musa kam ja zu ihnen mit den klaren Beweisen, aber sie verhielten sich hochmütig auf der Erde, doch konnten sie uns nicht zuvorkommen. Einen jeden ergriffen wir für seine Sünde. So sandten wir gegen einige von ihnen einen Sturm von Steinchen, andere ergriff der Schrei, mit anderen ließen wir die Erde versinken, andere ließen wir ertrinken. Und nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt. Das Gleichnis derjenigen, die sich anstatt Allahs Schutzherren nehmen, ist das der Spinne, die sich ein Haus genommen hat. Das schwächste Haus ist fürwahr das Haus der Spinne, wenn sie es nur wüssten. Gewiss, Allah weiß all das, was sie anstatt seiner anrufen, und er ist der Allmächtige und Allweise. Diese Gleichnisse prägen wir für die Menschen, aber nur diejenigen verstehen sie, die Wissen besitzen. Allah möge uns zu denen gehören lassen. Allah hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen, darin ist wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen. Ja, in all diesen Dingen, die wir auch gelesen haben, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, dass alles einen Sinn hat, diese Geschichten der Propheten, die uns immer wieder und immer wieder, obwohl wir eigentlich ja rein informationsmäßig nicht viel dazu lernen, wenn es wieder erwähnt wird. Ich kann gar nicht zählen, wie oft wir jetzt zum Beispiel über Ad und Thamud, über Shu'aib, über Musa a.s. schon gelesen haben. Aber jedes Mal gibt es neue Einsichten für die Leute, die Einsicht besitzen, die den jüngsten Tag erwarten, die kein Unheil stiften, die nicht stolz sind, die ihre Fehler einsehen. Allah möge uns so gestalten, wie es ihm lieb ist. Wenn wir allein die Qissa von Musa a.s. betrachten, die Geschichte von Musa a.s. betrachten, dann schaut mal, Musa a.s. hat mit Allahs Erlaubnis hat den Verlauf der Geschichte von einem unterdrückten Volk geändert. Bani Israel. Aus der Sklaverei zur, nicht nur zur Freiheit, sondern zu einer, später sollte das natürlich erst passieren, aber nichtsdestotrotz, diese Veränderung wurde eingeleitet von Musa a.s. von der Sklaverei zum Herrschervolk. Ja, sie haben geherrscht über ihr eigenes Land und somit auch, dann waren sie in der Lage, auch andere zu beherrschen im guten Sinne und somit die Freiheit zu haben, Allahs Botschaft zu verkünden. Musa a.s. hat diese große Aufgabe von Allah bekommen, aber wir sehen in der Geschichte von Musa a.s. vier Frauen, die alle ihren Beitrag geleistet haben. Und jeder Einzelne hat einen großen und sehr wertvollen Beitrag geleistet. So sehen wir erstmal die Mutter von Musa a.s. Über das Opfer haben wir schon gesprochen. Dann sehen wir die Schwester von Musa a.s. Dann sehen wir die Frau von Pharaon, die Musa a.s. wie einen Sohn aufnimmt. Und über sie werden wir noch lesen, auf welch großartige Weise sie ihren Iman später auch bewahrheitet und bewiesen hat. Und dann sehen wir auch die Ehefrau von Musa a.s., die als schamhaft, als klug, als eine Frau, die Menschenkenntnis besitzt, beschrieben wird. Und all das sind wichtige Beiträge, die Menschen leisten können. Man soll sich keine Gelegenheit, Gutes zu tun, entgehen lassen. Allah möge uns so formen, wie es ihm lieb ist. Allah möge uns das lieb machen, was ihm lieb ist, auf dass wir Diener werden, die Allah lieben und die er liebt, die mit denen er zufrieden ist und die auch mit Allah zufrieden sind. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.